und sie horcht auf meinen Tritt, lässt nicht ab vom treuen Hoffen. Mag bring gutes Zeichen mit, mag bring gutes Zeichen mit. Wenn sich rauschend Blätter regen, winkt die wohl, es sei mein Gut, gibt auf Freuden winkt entgegen. Nur dem Lauf, nur dem Lauf, den Liebe tut, gibt auf Freuden winkt entgegen. Nur dem Lauf, den Liebe tut. Doch mich umgarnet die innere Nächte, mich macht Verzweiflung. Ich hab Verzweiflung, Hulte, Hulte, Spaß, ich hab Verzweiflung, Hulte, Spaß.